Kapitel 61. Der Vater ist wütend. Er wird rot. Er schreit: Tina, du bekommst keinen Euro mehr von mir. Tina sagt: Dein Geld ist mir egal. Die Mutter sagt: Du kannst nicht alleine leben. Du bist meine Tochter. Du brauchst deine Mutter. Nein, Mama, sagt Tina. Ich brauche dich nicht. Du brauchst mich. Kapitel 62. Tina geht in ihr Zimmer. Sie nimmt den Samsonite-Koffer. Die Tasche mit den vielen CDs aus Amerika nimmt sie nicht. Dann geht Tina aus dem Haus. Das Auto lässt sie in der Garage. Sie fährt mit der Bahn nach St. Pauli. Sie denkt: Wo kann ich heute Nacht schlafen? Kapitel 63. St. Pauli ist ein spezielles Viertel von Hamburg. St. Pauli liegt am Hafen. Schiffe kommen aus aller Welt. Deshalb gibt es viel Prostitution. In St. Pauli gibt es eine Straße nur für Prostituierte. Wie in Amsterdam. Kapitel 64. In St. Pauli gibt es auch eine spezielle Bohème. Und es gibt einen speziellen Fußballclub. Es ist der FC St. Pauli. Die Fans vom FC St. Pauli sind Punker, Raver, Hippies, Rocker und Antiglobalisierer. Das gibt es nur in Hamburg. Kapitel 65. Tina geht in die Kneipe Rotlichtdistrikt. Die Kneipe ist groß und hat eine Bühne. Da sind eine Gitarre, ein Mikrofon und ein Stuhl. Die Kneipe ist voll. Die Leute trinken Bier und sprechen laut.